Lektion 8. 8a. 8a. Послушайте следующий Dialog. Hören Sie gut zu. Ja, grüß Sie, Herr Schmidt. Sie auch hier? So einen Vortrag kann man sich doch nicht entgehen lassen. Was halten Sie denn von den Plänen? Ich bin ganz dafür. Autofreier Urlaub ist sehr populär. Ich bin gegen den Vorschlag. Urlauber wollen nicht an einen Ort gebunden sein. Glauben Sie nicht, dass das Autoverbot den Zugang zu einem der wichtigsten Tourismusgebiete der Schweiz verhindert? Ganz im Gegenteil. Die Nachfrage nach autofreiem Urlaub ist immens. Umfragen haben ergeben, dass bis zu 800 Kurgäste mehr pro Jahr nach Mürach kämen. Na, da bin ich anderer Ansicht. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. Ну, здравствуйте, господин Шмидт. Ja, grüß Sie, Herr Schmidt. И вы здесь? Sie auch hier? Такую лекцию нельзя пропустить. So einen Vortrag kann man sich doch nicht entgehen lassen. Что вы думаете об этих планах? Was halten Sie denn von den Plänen? Я всецело за. Ich bin ganz dafür. Отпуск без автомобилей очень популярен. Autofreier Urlaub ist sehr populär. Я против этого предложения. Ich bin gegen den Vorschlag. Отдыхающие не хотят быть привязаны к одному месту. Urlauber wollen nicht an einen Ort gebunden sein. Вам не кажется, что запрет на автотранспорт затруднит доступ к одной из самых популярных туристических областей Швейцарии? Glauben Sie nicht, dass das Autoverbot den Zugang zu einem der wichtigsten Tourismusgebiete der Schweiz verhindert? Как раз наоборот. Ganz im Gegenteil. Спрос на отдых без автомобилей огромен. Die Nachfrage nach autofreiem Urlaub ist immens. Опросы общественного мнения показали, что в Мюрах стало бы приезжать на 800 туристов в год больше. Umfragen haben ergeben, dass bis zu 800 Kurgäste mehr pro Jahr nach Mürach kämen. Ну, здесь я не согласна. Na, da bin ich anderer Ansicht.